Was tat aber der König? Wenn die Überlieferung wahr wäre, tat der König nicht das Naheliegendste, sondern das Entfernteste, nicht das Vernünftigste, sondern das Unvernünftigste, nicht das Sicherste, sondern das Gefährlichste. Er stürzte sich in eine Sache, die ihm den Hals kosten konnte. Wer garantierte denn, das Banditenstück würde so verlaufen, wie man es in Szene zu setzen gedachte? Wenn etwas von der geplanten Büberei durchsickerte? Hiermit musste der König, der ein kluger und vorsichtiger Mann war, rechnen, und das bedeutete, dass er eines Tages vor seinem ganzen Volke als entlarvter Schuft dastehen konnte. Denn der Orden war überall und ganz besonders in den höheren Kreisen sehr geachtet. Der Großmeister war sogar Pate eines der königlichen Kinder. Man bedenke auch folgende Schwierigkeit. Würde es, vorausgesetzt die Ritter ließen sich willenlos verhaften, gelingen, die Ritter der ihnen angedichteten lächerlichen Häresie wirksam zu überführen? Unter den Inquisitoren mochten gefügsame königliche Werkzeuge vorhanden sein, aber diesmal handelte es sich nicht um die Aufdeckung einer wirklich vorhandenen Häresie, sondern um die Herauspressung einer angedichteten Ketzerei und dazu bei Persönlichkeiten, die bisher in höchster Achtung gestanden haben. Immer angenommen, die Überlieferung des sogenannten Templerprozesses sei echt, was ja in Wirklichkeit nicht der Fall ist. Sogar als der Staatsstreich so wunderbar glatte Erledigung gefunden hatte, nichts oder doch so gut wie nichts war durchgesickert, die Ritter konnten ohne nennenswerten Widerstand verhaftet werden, konnte das bisherige hohe Ansehen des allgemein geachteten Templerordens trotz der Wandelbarkeit der Volksgunst selbst durch die königliche schwere Anklage nicht ins Gegenteil verkehrt und die gewaltige Erregung des Volkes nicht beruhigt werden. Seite 417. Alle diese gefährlichen Eventualitäten musste ein vernünftiger und vorsichtiger Mann in Rechnung stellen, und auch König Philipp würde das getan haben. Das heißt, er würde den so ganz ungefährlichen Weg der Anleihe beim Orden beschritten haben, wenn, ja wenn der ganze Templerprozess eben keine psychologisch verunglückte Dramendichtung wäre. Sogar die relativistischen Forscher schütteln oft über die Akteure dieses Dramas verzweifelnd das gelehrte Haupt. Sollte es wirklich die Geldgier des Königs gewesen sein, die ihm den Plan der Vernichtung des Ordens einflößte, fragen sich einige Forscher. Nein, erklärt man, wenigstens war die Hoffnung auf Geldgewinn nicht die einzige und nicht einmal die vornehmste Triebfeder. Eiserne staatspolitische Notwendigkeit hatte Philipp IV. Bestimmt, mit dem Templerorden aufzuräumen, erklären uns einige Historiker. Der Orden sei ein fremdes, störendes Element innerhalb der französischen Nation gewesen, der sich aufgrund von Privilegien seinen Verpflichtungen gegenüber dem Staatswesen entzog und der vor allem der vom König verfolgten Haupttendenz seiner Politik, nämlich der staatlichen Einigung, hindernd im Wege stand. Also schön. Aber nun verrate man mir, warum denn Philipp zur Erreichung des staatspolitischen Zwecks nicht den legalen Weg einschlug. Denn ohne sich in ein gefährliches und dummes Abenteuer zu stürzen und seinen Ruf als Ehrenmann ganz unnötigerweise aufs Spiel zu setzen, konnte der König zum Ziele kommen auf legalem Wege. Einfach durch legale Beschneidung der lästigen Privilegien des Ordens. Wirklich soll ja Philipp vorher schon einmal diese legale Taktik zur Anwendung gebracht haben, um die Wende des Jahres 1286-87, so berichtet die Überlieferung, hatte er nämlich alle Güter, welche der Orden während der letzten 30 Jahre erworben, mit Beschlag belegen und durch seine Beamten in Verwaltung nehmen lassen. Was sollte Philipp hindern, frage ich, die Beschlagnahme allmählich auf die vor 50 und 100 Jahren in Frankreich erworbenen Ordensgüter auszudehnen? Etwa sein Echo, der Universalpapst Clemens? Aber nein! Dieser königliche Dramenheld muss nicht das Naheliegendste und das Sicherste, er muss das Entfernteste und Dümmste tun, weil die Dichter dieser Tragödie es so haben wollen. Und die Dichter, die Fälscher, waren nun einmal durch ihre Generaltendenz gezwungen, die der Templerkatastrophe zugrunde liegenden Geschichtstatsachen so zurechtzustutzen, dass wirklich eine psychologische Tragikomödie herauskam. Es ist unnötig, noch weitere psychologische Unwahrscheinlichkeiten und Unmöglichkeiten zur Sprache zu bringen. Wir wissen schon jetzt, die Templerkatastrophe ist in der überlieferten Aufmachung ein Lügengewebe. Und selbstverständlich sind auch die angeblichen Verhörprotokolle Erzeugnisse der gelehrten spätmittelalterlichen Geschichtsfälschungsaktion. Die ganze Templer-Tragödie stellt aber, das habe ich schon einmal betont, keine von Anfang bis zu Ende durchweg erdichtete Geschichtsfälschung dar. Ein historisch echter Kern liegt vielleicht dem Ganzen zugrunde. Welches ist dieser geschichtliche Kern? Wir kommen den geschichtlichen Ereignissen, welche die gefälschte Überlieferung tendenziös als angebliche Tragödie des Templerordens vermummt hat, sofort auf die Spur, wenn wir uns der Ergebnisse des voraufgehenden Kapitels erinnern. Es stimmt schon, dass der französische König Philipp IV. Und sein geistliches Gegenstück, der erste französische Nationalpapst Clemens, zu Beginn des 14. Jahrhunderts einen blutigen Vernichtungsfeldzug gegen ganz bestimmte Volkskreise Frankreichs geführt haben. Als die Schaffung der französischen Nationalkirche beschlossene Sache war, galt es, eine sehr schwere Aufgabe zu erledigen, die allgemeine Durchsetzung des neuen Einheitsdogmas oder anders ausgedrückt, die Unterwerfung aller Widerstrebenden. Wir kennen diese Widerstrebenden, die sogenannten Ketzer. Den freien Christen und den heidnischen Gottgläubigen galt der Vernichtungskampf. Vom nationalkirchlichen Standpunkte betrachtet, waren diese religiösen Rebellen tatsächlich eines Verbrechens, eben der Ketzerei schuldig, und auch der König konnte und musste gegen solche Kirchenfeinde mit staatlichen Gewaltmitteln einschreiten, sobald sein Staatsrat, und der bestand fast ganz aus Interessenten, nämlich aus Mitgliedern der geeinigten Hierarchie, die Ketzerei und der Kirchenfeindlichkeit als Staatsvergehen erklärte. Es ist sehr wahrscheinlich, ja sicher, dass es in diesem Ketzervernichtungskampfe zu richtigen großen Kampfhandlungen, aber auch zu zahlreichen Verhaftungen mit nachfolgenden Prozessen gekommen ist. Ebenso ist es auch sicher, dass unter den Ketzern viele Ritter waren und als Kirchenfeinde verfolgt, eingekerkert und verbrannt worden sind. Die durch die Fälscher vorgenommene dichterische Verkleidung der Ereignisse als Katastrophe des angeblichen Ordens der Templer lässt also noch recht viele echt historische Einzelheiten durchschimmern. Allerdings galt der Unterwerfungskampf des weltlichen Armes der soeben geschaffenen französischen Nationalkirche nicht bloß Rittern und hohen Personen, sondern jedem Franzosen, der sich von nun an weigerte, Gott in den Formen der organisierten Kirchenreligion zu dienen.